Glaubt der Bildspinner, ruf Mörder, Springer, schreibt wir sind Rapzinger, am Abzug der Finger. Kein Schritt weiter, Tapete löst sich vom Kleister, die Welt braucht wieder einen Meister, ihr habt die Windeln voll Scheiße. Hysterische Jungfrauen am auf Kaugummis rumkauen, bewaffnet mit Mikrofonen, wir müssen die Popkultur stumm hauen. Das hier ist Antichrist, stoppet den ganzen Mist, stoppet den ganzen Mist, guten Tag, Wand, ihr spricht. Seid so dumm, ihr verzweifelt selbst an euch. Eure Dummheit ist eine Krankheit und verbreitet sich wie solche Motto. Immer böse gucken, was hat du zu verbergen? Lächeln, irren ist menschlich, verwechselt Freundlichkeit mit Schwäche. Alles geht kaputt, ist kaum noch zu reparieren. Ihr seid ein Volk voll Versagern, die nur ohne Einsicht parieren. Ihr seid ständig dabei, euch vor der ganzen Welt zu blamieren. Öffnet die Faust, folgt dem Meister, Zeit neu zu tapezieren mit sinnlos mit euch, muss gegen das gähnen. Ein Kämpfen auf tausend Idioten kommt im Peiler mit sinkender Tendenz. Ich werde euch die Lösung für alle Probleme auch schenken. Ihr müsst einfach nur richtig nachdenken, einfach nur denken. Ihr seid selbstverantwortlich für das Dilemma, kommt kein anderer ist schuld. Ihr seid alle nur blinde Kinder, blond Probleme unter Spieler Kokser. Es gibt keinen Sinn, erfinde der Song am Nachthimmel. Erscheint die Stinkefinger von geht auf Zenit im Rücken Schatten Anthrazit. Auch wenn der letzte Panther flieht, herrscht auf Erden kranker Krieg. Mein Mantra kreist ob Sieg, schlechtes Karma bleibt Friedrich. Kultiviert euer Gebiet, kniet und denkt ihr seid geliebt. Bewegung gleich den Vitros, bei Chicas wie bei Chicos. Junges Leben verstreicht lieblos in Internet und Piepschuss. Das hier ist kein Mythos, am Nordpol schmelzen die letzten Niklos. Jeder kriegt bei Zyklus Tapete, schickt dir den Tinnitus. Der Planet, die trete, bis jeder die Botschaft, die verdreht, versteht, in jedem Zimmer beobachtet mich der Peter. Das Wartet, so treut die Zeit.